Kapitel 16. Unser Bekenntnis macht den Unterschied. Um noch beim Thema der Kraft unserer Worte zu bleiben, werde ich dich jetzt ein wichtiges Prinzip lehren. Zwei Arten von Bekenntnissen. Es gibt zwei Arten von Bekenntnissen und es ist sehr wichtig für uns, zwischen diesen beiden klar zu unterscheiden. Erstens gibt es das Bekenntnis des Glaubens, welches die meisten Christen kennen und praktizieren. Zweiter. Korinther 4,13 drückt es so aus. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, und darum reden wir auch. Hier sehen wir ganz klar das Prinzip, dass wir erst glauben und dann sprechen müssen. Es ist wichtig zu verstehen, dass nachdem wir die Wahl getroffen haben, Gottes Worten zu glauben und damit übereinzustimmen, wir treu und beständig bekennen müssen. Ich war in Versammlungen, in denen Menschen eine klare Offenbarung von Gottes Reden hatten und sie sogar glaubten und bekannten, als aber negative Umstände sich nicht so schnell veränderten, wie sie es wollten, wurden sie unsicher in ihren Worten und brachten dadurch Unglauben in ihre Herzen. Gott gebraucht mich seit etwa 4 Jahrzehnten im prophetischen Dienst. Das Traurigste in diesem Dienst ist es, dass Gott mich oft zu Gemeinden gesandt hat, um über den Pastor und der Gemeinschaft ein prophetisches Wort zu sagen. Wenn ich aber dann Monate oder Jahre später wieder in diese Gemeinden kam, hatte es schwierige Zeiten gegeben und die Menschen hatten begonnen, die Umstände anstatt der Worte Gottes zu bekennen. Dadurch hatten sie ihre Herzen für Unglauben geöffnet und das schöpferische Wort Gottes ungültig gemacht. Oh, dass Gottes Volk doch aufhören würde, geistliche Abtreibung zu praktizieren. Ich erkläre darüber mehr in meinem Buch Der richtige Umgang mit Prophetei. Die zweite Art des Bekenntnisses ist die Überzeugung unseres eigenen Herzens. Wir müssen tief in unserem Herzen und Kopf wissen, dass wir niemals etwas bekennen, um Gott davon zu überzeugen, etwas für uns zu tun. Es liegt nichts Falsches in dieser Art von Bekenntnis, solange wir den Unterschied zwischen diesem Bekenntnis und dem Bekenntnis des Glaubens klar verstehen. Wenn du diese beiden verwechselst, was viele Christen machen, wirst du nicht nur enttäuscht und verwirrt sein, sondern dich auch selbst einschränken. Wenn du etwas bekennst, das dein Herz nicht wirklich glaubt und du der Täuschung unterliegst, dass du glaubst, was du bekennst, bist du in großer Gefahr. Ich kann nicht genug betonen, dass alle unsere Bekenntnisse im Wort Gottes verwurzelt sein müssen. Viele Menschen haben versucht, positive Bekenntnisse in ihrem Leben anzuwenden und haben große Verluste hinnehmen müssen. Lass mich dir das mit einem praktischen Beispiel zeigen. Vielleicht glaubt dein Herz nicht wirklich, dass du eine völlig neue Schöpfung bist und in Christus vollkommen gerecht. Bedeutet das, dass du das jetzt nicht bekennen solltest, weil du es nicht glaubst? Die Antwort ist offensichtlich nein. Natürlich nicht, du solltest das dennoch bekennen, weil es hier geschieht, um unser Herz zu überzeugen. Vielleicht bist du in einem sehr religiösen System groß geworden, das dir beibrachte, du könntest leicht deine Errettung und Annahme von Gott verlieren und dass deine Gerechtigkeit auf deinen guten Taten basiert. Wenn du beginnst, biblische Wahrheiten zu bekennen wie ich bin vollkommen gerecht, ich bin eine völlig neue Schöpfung, und so weiter, dann fühlst du dich wie ein Heuchler, besonders an einem schlechten Tag, nachdem du gerade gesündigt hast, mit deinem Ehepartner gestritten hast und so weiter, weil dein Herz diese Wahrheiten nicht glaubt. Dir sind mehr deine Schwächen und Fehler bewusst als die Tatsache, wer du in Christus bist. Hör jedoch nicht auf, die Wahrheit des Wortes Gottes zu bekennen, denn die Zeit wird kommen, wo dein Herz überzeugt sein wird und dein Bekenntnis wirklich zu einem Bekenntnis des Glaubens wird. Wenn du empfindest, dein Bekenntnis sei nicht ehrlich, weil dein Herz sich anders fühlt, dann bekenne einfach, Gott sagte es, und daher ist es für mich wahr. Warum hat Gott Abrams und Sarais Namen geändert? Die Bibel sagt uns nicht, warum Gott Abrams und Sarais Namen geändert hat, aber meinem Verständnis nach gibt es genug Hinweise, die mich zu einer klaren Schlussfolgerung haben kommen lassen. Lass uns doch zuerst die Bibelverse aus 1. Mose 17, 5.15 anschauen. 1. Mose 17,5. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. 1. Mose 17,15. Und Gott sprach weiter zu Abraham, du sollst deine Frau Sarai nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Namen waren in der hebräischen Kultur maßgeblich, sie haben den Menschen Identität verliehen. Gott sagte Abram, dass er von nun an Abraham heißen solle. Erinnere dich, dass Abrams Problem war, verzweifelt Kinder zu wollen, aber keine haben zu können. Abram bedeutet hoher Vater, während Abraham Vater von vielen bedeutet. Sarai bedeutet Prinzessin, aber Sarah heißt Mutter vieler Nationen. Meinem Verständnis nach ließ Gott sie ihre Namen ändern, damit sie ihre Herzen wirklich dazu bringen konnten, zu glauben, dass sie Eltern vieler Völker werden würden. Wenn wir Römer 4 und Hebräer 11 lesen, wird über Abraham als erstaunlichen Mann des Glaubens berichtet, jedoch finden wir eine ziemlich andere Geschichte in 1. Mose, wo das Leben Abrahams niedergeschrieben steht. Sogar nachdem Gott Abram sagte, dass er Vater von vielen sein würde, hat Abram ihm anfangs nicht geglaubt. Er musste die Reise des Glaubens machen, so wie wir alle, und ich glaube, dass Gott das Prinzip des Bekennens bei ihm anwandte, um sein Herz zu überzeugen. Das erste Mal redete Gott zu Abram über seine zukünftigen Nachkommen in 1. Mose 12,2. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Wenn Gott dir das Versprechen gibt, dich zu einem großen Volk zu machen, dann ist es wohl offensichtlich, dass du zuerst zumindest ein Kind haben musst. Abram glaubte der Verheißung nicht. Hätte er ihr geglaubt, hätte er keine Angst vor dem Tod gehabt, da es ja unmöglich für ihn gewesen wäre zu sterben, ohne vorher ein Kind zu haben. Wenn wir die Geschichte über sein Leben lesen, sehen wir, dass er, obwohl er schon die Verheißung empfangen hatte, Angst um sein Leben hatte. So sehr, dass er anderen Männern erlaubte, seine Frau als ihre eigene zu nehmen. Schauen wir uns dazu 1. Mose 12, 11 bis 13 an. Und es geschah, als er sich Ägypten näherte, da sprach er zu seiner Frau Sarai, sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau von schöner Gestalt bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau. Und sie werden mich töten und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht, und meine Seele am Leben bleibt um deinetwillen. Später hat er in demselben Unglauben Ismael gezeugt. Im Hebräer- und Römerbrief wird uns jedoch erzählt, welch ein Mann er wurde, als er wirklichen Glauben erlangte. Daher ist meine Überzeugung, dass Gott seinen Namen änderte, um sein Bekenntnis zu ändern, was dann den Unglauben in seinem Herzen verändern würde. Wir lesen einfach so drüber, Abram, Abraham, so als sei da nur ein kleiner Unterschied bei diesen hebräischen Wörtern. Aber lass es uns in eine Sprache bringen, die du deutlich verstehen kannst. Da ist also ein Ehepaar, das keine Kinder haben kann, und plötzlich, im Gehorsam Gottes Wort gegenüber, ändern sie ihre Namen. Am Morgen hörst du die Frau zum unfruchtbaren Ehemann sagen, Vater von vielen, komm zum Frühstück, er erwidert der unfruchtbaren Frau, Mutter vieler Völker, ich bin schon unterwegs, kannst du sehen, was Gott tat. Er hat sie dazu gebracht, dass sie täglich das bekennen, was er als absolute Wahrheit über sie ausgesprochen hat, die sie aber nicht geglaubt hatten. In Kapitel 18 lacht Sarah sogar über die Vorstellung, ein Kind zu haben. Dennoch, der Hebräerbrief sagt uns, dass sie schließlich doch zum Glauben gekommen ist und so die Kraft hatte, zu empfangen, es Hebräer 11,11. In 1. Mose 17,5 sehen wir wieder, wie wichtig das Bekennen ist, denn Gott ruft die Dinge, die nicht sind, als seien sie. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Gott sagt nicht, du wirst ein Vater vieler Völker sein, sondern ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Er hat das in die Vergangenheitsform gesetzt, als er sagte, ich habe dich gemacht, etwas, das bereits beschlossene Sache ist. Was bewirken Gottes Worte? Erstens erschaffen Gottes Worte, wie wir bereits gesehen haben. Sprich alles, was die Bibel dir verheißt, über dein Leben aus Gesundheit, Schutz, Wohlergehen, Kraft und so weiter. Ich habe gesehen, wie durch das Sprechen des Wortes Gottes Körperteile erschaffen wurden, die es vorher nicht gab. Das Wort Gottes geht über Zeit und Dimension hinaus, begibt sich in deine Zukunft und beginnt zu erschaffen. Du und deine Zukunft werdet euch begegnen und du wirst ein Leben ohne Begrenzungen leben. Zweitens ermutigen Gottes Worte. 1. Korinther 14,3 erklärt. Wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung. Wenn Gottes Worte über Menschen ausgesprochen werden, ermutigen sie immer. Unterschätze die Kraft von Gottes Wort nicht. Drittens gibt Gottes Wort Identität. Wie viele Menschen haben anderen eine vollkommen falsche Identität gegeben? Sie schauen ihr Leben an, sehen ihr Verhalten und gebrauchen Worte, die ihnen Identität geben. Zum Beispiel, du bist so faul. Du bist so dumm. Du wirst niemals was lernen und ähnliche Aussagen. Diese Worte geben denen, über die sie ausgesprochen werden, Identität. Gott hat über uns eine andere Identität ausgesprochen. Erlaube mir, dieses Kapitel damit zu beenden, dir die Identität zu zeigen, die Gott über dir ausgesprochen hat. Du bist geliebt und angenommen, Epheser 1,6, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Du bist gesegnet, Epheser 1,3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Du bist eine neue Schöpfung, 2. Korinther 5,17, darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Du bist gerecht, 2. Korinther 5,21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Du bist ein Kind Gottes, Johannes 1,12, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ich fordere dich heraus, eine radikale Entscheidung darüber zu treffen, was du bekennst, und somit die Begrenzungen aus deinem Leben zu entfernen. Wo immer du jetzt gerade bist, steh bitte auf und bekenne mit mir. Vater im Himmel, ich danke dir, dass dein Wort absolut wahr ist. Ich habe, was du sagst, dass ich habe und ich bin, wer du sagst, der ich bin. Ich erkläre das heute und werde auch weiterhin die Wahrheit deines Wortes über meinem Leben aussprechen. Ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, wo ich mit Christus sitze, und daher fordere, bekenne und erkläre ich, dass alle diese Segnungen mir gehören und sich in meinem Leben manifestieren werden. Dies wird so sein mit meiner Gesundheit, meinen Finanzen, meinen Beziehungen, meiner Familie und in jedem anderen Bereich meines Lebens. Amen. Mache das mit der Hilfe des Heiligen Geistes zu einer Gewohnheit in deinem Leben.